Kundgabe 5413. Empfangen durch Bertha Dudde am 15.06.1952. Gegengabe, die Gott fordert. Verbreiten des göttlichen Wortes. Ihr erfahret täglich meine Liebe. Mein Geist ist ununterbrochen wirksam an und in euch. Ihr vernehmet mein Wort. Ihr empfanget Kraft und Gnade in ungewöhnlichem Maß. Ihr könnet schöpfen stets und ständig am Born des ewigen Lebens. Ich selbst führe euch auf allen euren Wegen. Ich erhalte euren Körper, auf dass er der Seele diene zum Ausreifen. Ich wache über euch, die ihr mich liebet, weil ihr zu meinen Kindern werden sollet. Ich sende euch meine Lichtboten zum Schutz gegen das Böse. Ich lasse keinen Tag vergehen, ohne euch eine Offenbarung meiner Liebe zu geben. Denn ich bin bei euch und bleibe bei euch bis an der Welt Ende. Wie aber könnet ihr dies den Mitmenschen glaubwürdig machen, die selbst nichts von alledem erfahren, die sich entfernt haben von mir und die mich auch, so ich ihnen nahe trete, nicht erkennen? Wie wollet ihr ihnen mich selbst beweisen, so dass sie an mich glauben können und selbst die Bindung mit mir herstellen? Von meiner Liebe merken sie nichts, weil sie blind einhergehen und ein geistiges Licht in ihnen nicht entzündet werden kann, wider ihren Willen. Und ein Leben in Liebe führen sie nicht, weil die Welt und ihre Freuden nur ihre Ich-Liebe wecken und stärken. Und darum können sie auch nicht glauben, denn der Glaube geht aus der Liebe hervor. Ich aber habe euch den Auftrag gegeben, eure Mitmenschen zu belehren und ihnen mein Wort zuzuführen. Und mit diesem Auftrag erfahret ihr nun, dass nur mein Wort ihnen ein Zeugnis sein kann von mir selbst. Denn durch mein Wort spreche ich die Menschen selbst an, und sie werden dann auch nicht mehr mich ableugnen können, vorausgesetzt, dass sie willig sind, mein Wort zu hören. Die Unwilligen werden schwerlich zum Glauben an mich gelangen, und diese können auch nicht wider ihren Willen einen Beweis meiner selbst erhalten. Doch der Willigen sollet ihr euch annehmen, derer, die abgedrängt wurden auf ihrem Lebensweg in das Reich meines Gegners, die mitten in der Welt stehen und als völlig lichtlos ihm zum Opfer fallen können, wenn nicht ein Lichtträger sich dieser Menschen annimmt und ihnen einen vorerst kleinen hellen Schein vermittelt, der sie aus einem langen Todesschlaf erweckt und den sie nun verstärken möchten, so sie willig sind, mehr Licht entgegenzunehmen. Diese könnet ihr nun belehren in meinem Auftrag, und diese werden sich auch angesprochen fühlen von mir, so ihr mich selbst reden lasset durch euch, so ihr ihnen mein Wort vermittelt, das ihr selbst von mir empfangen habt. Die ungeheure Gnadenfülle, die meine Liebe über euch ausgeschüttet hat, soll wirksam werden durch euch an euren Mitmenschen. Ihr sollet zwischen ihnen und mir die Mittler sein, weil ich selbst nicht direkt einwirken kann, wo es noch so dunkel ist, dass mein Licht sie blenden würde. Ihr aber empfanget täglich den Beweis meiner Liebe. Ihr dürfet täglich aus meiner Hand entgegennehmen, was unsagbaren Wert hat für die Ewigkeit. Ihr höret mein Wort und nehmet Kraft und Licht in aller Fülle auf, mit dem ihr nun wieder arbeiten sollet zum Segen eurer Mitmenschen. Das ist eure Gegengabe, die ich fordere, dass ihr das Geschenk verwertet, das meine Liebe euch gibt, dass ihr an meiner Statt redet und mir so die Möglichkeit gebt, auf die Menschen einzuwirken, die noch nicht den Weg zu mir gefunden haben und doch nicht unwillig sind, ihn zu gehen. Von ihnen zu mir besteht noch keine Bindung, doch sie kann angestrebt werden, so wie ihr mich durch euch reden lasset. Darum verbreitet mein Wort, gehet hinaus und lehret alle Völker. Tut es, indem ihr jede Gelegenheit ergreifet, wo ihr künden könnet von meinem Wirken an euch, wo ihr das empfangene Geistesgut weiterleiten könnet. Lasset nicht brach liegen, was ungeheuren Wert hat für die Entwicklung des Geistigen. Arbeitet mit dem Funde, das ich euch geliehen habe. Seid eifrig tätig in meinem Weinberg. Verkündet euren Mitmenschen das Reich Gottes und empfanget für eure Tätigkeit meinen Segen. Dann machet ihr euch der ungewöhnlichen Gnadengabe würdig. Dann bahnt sich mein Wort den Weg zu den Menschenherzen. Und es wird Widerhall finden bei allen, die guten Willens sind. Amen.